Bei der obersten Heeresleitung lief eine Anzeige über Joachim ein, die die gleichen Vorwürfe enthielt. Joachim starb am 15. August 1917. Er war zuletzt zugeordneter Großmeister der Großen Landesloge. Mit dem Theosophen Dr. Rudolf Steiner stand er in regem Verkehr. Vergleiche den Aufsatz Bruder Hermann Joachim im 2. bis 3. Heft 1917, Seite 366 der Zeitschrift Auf Vorposten, Monatsschrift des Verbandes gegen Überhebung des Judentums. Selbstverständlich stand Joachim auch führenden Juden nah. Das Berliner Tageblatt widmete ihm einen warmen Nachruf. Bei der Trauerfeierlichkeit, die in dem Tempel der Großen Landesloge stattfand, waren die Großbanken durch Franz von Mendelssohn und die jüdischen Verbände durch den Vorsitzenden der deutschen Juden, James Simon, vertreten. Alle Großlogen Deutschlands hatten Abgeordnete zu der Trauerfeier geschickt. Auch die ausländischen Logen waren durch Abordnungen vertreten, soweit Vertreter ausländischer Logen in Berlin waren. Joachim hatte um die französische Freimaurerei derartige Verdienste, dass ihn der Großorient während des Krieges zum Ehrenmitglied machte. Es ist völkische Pflicht der Frontsoldaten, diese Zustände aufzudecken und Wiederholungen zu verhindern. Wie verfreimaurert war das Kaiserreich, dass die Personalpolitik in der Armee es zuließ, dass ein freimaurerischer internationaler Halbjude im Existenzkampf des Volkes eine derartige Stellung bekleiden konnte. Die Frontsoldaten müssen solche Zustände mit ihrem Blute büßen. Es wäre wichtig festzustellen, ob Oberstleutnant Joachim, der, wie oben erwähnt, mit Steiner in regem Verkehr stand, Beziehungen zu Oberstleutnant Hentsch hatte. Auch Oberstleutnant Hentsch war vor dem Weltkrieg in Paris tätig. Bei dem Stiftungsfest 1907 war als Vertreter des französischen Großorients wiederum Bruder Boley anwesend. Bruder Boley hielt eine Verbrüderungsrede. Er bezeichnete in dieser Rede den französischen Großorient als eine historische Macht, die seit beinahe zwei Jahrhunderten ihren Einfluss über die ganze Welt ausgeübt habe, deren Rolle und Tätigkeit zwar verschieden beurteilt und erwogen werden könne, keinem aber ganz gleichgültig bleiben könne. Des Weiteren hob Bruder Boley in dieser Rede hervor, dass er einige Monate vorher in Brüssel mit dem Landesgroßmeister der Großen Landesloge Bruder Garz den Bruderkuss ausgetauscht habe. Die Zusammenkunft des Bruder Garz mit Bruder Boley und das Stiftungsfest in Köln wurde in Deutschland in den meisten Logenzeitschriften ausführlich besprochen. Die humanitären Großlogen haben den altpreußischen Großlogen diese Verbrüderung vorgehalten. Als die altpreußischen Großlogen begannen, sich national zu zeigen und von den humanitären Großlogen nach außen abzurücken. In den Mitteilungen der humanitären Großloge zur Sonne 1926-1927, Seite 259, heißt es mit Bezug auf diese Zusammenkünfte: Wann und wo haben sich Würdenträger der Großloge zur Sonne an derartigen internationalen Verbrüderungsszenen, die in ihrer Überschwänglichkeit zum Teil abstoßend wirken, aktiv beteiligt? Die Antwort muss lauten: nie und nirgends. Nachdem der Großlogentag am 3. Juni 1906 die Große Loge von Frankreich anerkannt hatte, wurde in der Sitzung des Großlogenausschusses der Großen Landesloge vom 26. März 1907 davon Kenntnis genommen, dass zum Vertreter der Großen Loge von Frankreich bei der Großen Landesloge der Bruder von Protzen und zum Vertreter der Großen Landesloge bei der Großen Loge von Frankreich Bruder Gustav Mesurier, der Großmeister dieser Großloge, erwählt worden sei. Vergleiche die Geschichte der Großen Landesloge, Band 2, Seite 87. Damit war also zwischen der Großen Landesloge und der Großen Loge von Frankreich auch der amtliche Verkehr hergestellt. Auf Einladung der Großen Loge von Frankreich fand noch am 23. September 1907 in Paris eine Festarbeit statt, in der die drei altpreußischen Großlogen durch abgeordnete Brüder unter Führung des Großmeisters der Großloge zur Freundschaft Wagler vertreten waren. siehe Kohut, die Hohenzollern und die Freimaurerei, Seite 184. Am 27. Juli 1907 fand auf der Schlucht in den Vogesen eine Verbrüderung deutscher und französischer Freimaurer statt. Am 10., 11. und 12. Mai 1908 waren etwa 25 Brüder der Großen Loge von Frankreich auf Einladung der drei altpreußischen Großlogen in Berlin bei einer Festarbeit der altpreußischen Großlogen versammelt. Vergleiche hierüber die Zirkelkorrespondenz 1908, Seite 262. Die besuchenden französischen Brüder gehörten namentlich den Logen Goethe und Kosmos in Paris an. An der Arbeit in der großen Landesloge nahmen über 400 Freimaurer aus Deutschland teil. In der großen Landesloge leitete Bruder Rosenthal eine Arbeit im zweiten Grade. Vergleiche hierüber die Geschichte der großen Landesloge, Seite 96. Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, dass die Zirkelkorrespondenz des Jahres 1908 auf Seite 236 berichtet, in Deutschland würde von vielen Brüdern und Logen der Wunsch ausgesprochen, sobald wie möglich auch mit dem Großorient die offiziellen Beziehungen wieder anzuknüpfen. Auf dem Großlogentag in Frankfurt am Main am 30. Mai 1909 beschloss der Großlogenbund auf Antrag der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes in Frankfurt am Main, die von jeher dem französischen Großorient am nächsten stand, die amtlichen Beziehungen zu dem französischen Großorient wieder aufzunehmen. Die fünf humanitären Großlogen haben für den Antrag, die drei altpreußischen Großlogen haben gegen den Antrag gestimmt. Da nach den Gesetzen des Großlogenbundes jede Großloge eine Stimme hat, sind also die drei altpreußischen Großlogen überstimmt worden. Der Beschluss zeigt aber deutlich, dass der französische Großorient selbstverständlich eine von allen deutschen Großlogen anerkannte ausländische Großloge war, sonst hätte der Antrag, die amtlichen Beziehungen wieder aufzunehmen, gar nicht erörtert werden können. In dem von der Großen Landesloge herausgegebenen Heft Nachweis des Mitgliederstandes am 24. Juni 1908 ist auch völlig zutreffend der französische Großorient in dem Verzeichnis der von der Großen Landesloge anerkannten ausländischen Großlogen enthalten. Und es ist nur vermerkt, dass der amtliche Verkehr ruht. Als der Antrag der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes innerhalb der Großen Landesloge beraten wurde, legte der Großmeister eingehend dar, dass der Großorient seit langem anerkannt sei, so dass es sich formell nur um die Wiederanknüpfung freundschaftlicher Beziehungen handle. Vergleiche Geschichte der Großen Landesloge, Band 2, Seite 100 und 101.